Kundgabe 6627. Empfangen durch Bertha Dudde am 21.08.1956. Verschiedene Geistesrichtungen. Wo ist Wahrheit? Jede Streitfrage in geistiger Hinsicht könnte gelöst werden, wenn ein jeder Vertreter seiner Ansicht diese mir selbst unterbreiten und meine Erklärungen abwarten würde. Dann gäbe es wahrlich keine Konflikte. Dann müssten sich alle Partner wieder vereinigen, denn sie würden alle nur die gleiche Antwort von mir empfangen. Dass nun so viele Spaltungen entstanden sind, dass sich so viele Geistesrichtungen gebildet haben, das ist ein sicherer Beweis, dass nicht dieser Weg zu mir gegangen worden ist, dass die Menschen nur ihr Verstandesdenken einsetzten und dieses Verstandesdenken niemals gleiche Ergebnisse eintragen konnte, weil sich mein Gegner allzu leicht einschalten kann und den Verstand verwirren, wo nicht ich selbst angerufen werde, um ihn zu erleuchten. Zwar können einzelne Vertreter ihrer Anschauungen dies getan haben, und ihre Ansicht wird darum auch eher der Wahrheit entsprechen, aber diese setzt sich nicht durch denen gegenüber, die mich übergangen haben. Und darum wird immer wieder das Rechte, Wahre, herausleuchten, doch seines Lichtes wird zu wenig geachtet, und die Konflikte werden nicht gelöst, sie werden stets hervortreten, weil der Verstand höher gewertet wird und der Verstand die ärgsten Verdrehungen so umkleiden kann, dass sie als weise angesehen und auch wieder vertreten werden. Wenn ihr Menschen euch nun die vielen verschiedenen Glaubenslehren und Glaubensrichtungen bedenket, so müsstet ihr schon darum zweifeln an der Wahrheit dessen, was sie alle vertreten. Denn es kann nur eine Wahrheit geben. Also müssten, wenn wirklich die Wahrheit unter den verschiedenen Richtungen wäre, alle anderen falsch sein. Welche aber ist die wahre? Eine jede nimmt für sich das Recht in Anspruch, die Wahrheit zu besitzen. Und doch ist sie also nicht zu erkennen, ansonsten nicht daran gezweifelt und Zuflucht zu einer anderen genommen würde. Bedenket euch dies. Bedenket, dass die Wahrheit mein Eigentum ist. Bedenket, dass ihr meine Kinder seid, die ich liebe. Also werde ich euch nicht die Wahrheit vorenthalten. Also muss sie auch zu erkennen sein. Solange also ihr Menschen nicht wisset, sondern nur annehmet, dass ihr in der Wahrheit steht, besitzet ihr sie nicht. Dies gilt aber nicht für die Blindgläubigen, die noch niemals selbst Stellung genommen haben zu dem, was zu glauben von ihnen verlangt wird, sondern ich spreche hiermit die Führer an, die Vertreter einzelner Konfessionen oder Geistesrichtungen, die wieder ihre Anhänger zu überzeugen suchen von der Wahrheit dessen, was sie vertreten. Ich spreche jene an, die ihren Verstand gebrauchen und hervortreten, damit sich ihnen wieder die Mitmenschen anschließen, die noch unentschieden sind. Ich spreche jene an, die wohl verstandesmäßig fähig wären, die reine Wahrheit zu erkennen, wenn sie gleichzeitig das Herz sprechen ließen. Wenn sie dem Geist in sich die Möglichkeit geben würden, sich zu äußern, es aber unterließen bisher und darum irren, wenngleich sie über einen hochentwickelten Verstand verfügen. Alle diese würden sich wundern, zu gleichen Ergebnissen zu kommen, so sie den rechten Weg einschlagen möchten zu dem, der in sich die Wahrheit ist und immer nur die Wahrheit austeilen kann und wird. Die vielen Konfessionen und verschiedenen Geistesrichtungen geben einen erschreckenden Beweis dessen, dass das Wirken des Geistes allen denen fremd ist, die an der Spitze stehen, die keine Gemeinschaft bilden, weil sie entgegengehende Ansichten vertreten. Und würden sie das Wirken des Geistes zulassen, dann müssten sie auch bald erkennen, dass keine äußere Organisation nötig ist, dass der Mensch die Wahrheit in sich selbst suchen muss und dass auch jeder die Wahrheit dann erkennen wird, der sich von seinem Geist belehren lässet, der den Weg geht zu mir, meinen Willen tut und nun mich anhört. Dieser aber kann dann mit Recht sagen, dass sein Glaube zur Gewissheit geworden ist, und er wird dann auch die Glaubenslehren überzeugt vertreten, und alle, die gleichen Geistes sind, werden auch gleich belehrt werden von ihrem Geist und also wissen, dass die reine Wahrheit nur bei mir selbst zu finden ist, dass sie jeden, der sie gefunden hat, unbeschreiblich beglückt und dass jede Streitfrage gelöst ist, wenn der eine sie erklärt, der allein dafür zuständig ist. Amen.